Meine Zuhörer, beim Hören von Musik besteht heute eine Gefahr, die es in dieser Weise zu anderen Zeiten nicht gab. Durch die allgegenwärtigen Verbreitungsmedien, Rundfunk, Tonband, Schallplatte, werden manche klassischen Werke zu bekannt und gleichsam geheimnislos. Das Interesse an ihnen droht zu erlöschen, das heißt, sie sagen nichts mehr Neues, schließen sich gleichsam zu. Nicht umsonst versuchen ja die Sender, immer andere, bisher noch wenig bekannte Werke ans Licht zu bringen. Aber den eigentlichen Verdinglichungsprozess, dass nämlich klassische Musik nur noch neutrales Kulturgut ohne wirkliche Aktualität wird, kann das wohl kaum aufhalten. Zu den allzu bekannten Stücken Beethovens gehört gewiss auch die Pastorale. Und es wäre eine zwar naheliegende, aber doch durchaus falsche Reaktion, solche Werke tunlichst zu umgehen. Im Gegenteil, der Rundfunk hat sogar eine besondere Verpflichtung solchen Stücken gegenüber. Mit seinen Mitteln kann er auch gerade in der Gegenrichtung, gegen die Verdinglichung der musikalischen Werke, wirken. Signum solcher Verdinglichung ist ja immer das Kennen wir, der Überdruss des 100-mal Gehörthabens. Dem könnte einzig begegnet werden durch eine neue Position gegenüber dem Werk. Nämlich dadurch, dass wir das Staunen vor dem Gegenstand lernen und fragen, worauf es denn dabei eigentlich ankommt. Es gilt, dem Ausdruck der Sache selbst immer neu auf die Spur zu kommen und nicht nur meinem eigenen subjektiven Empfinden, das ich dabei habe. Indem wir fragen, was ist das eigentlich und vor dem Problem erstaunen, beginnen wir schon, die Kruste der Verdinglichung zu durchbrechen. Wie im philosophischen Denken, so steht auch am Anfang der musikalischen Imagination, des musikalischen Denkens, das sich wundern. Und wir scheinen in unserer Zeit an einem Punkt angekommen zu sein, wo man, fast möchte man sagen, methodisch dies Erstaunen vor den großen Werken wieder lernen müsste. Musikalische Analyse, wie ich sie hier nur ganz sporadisch versuchen kann, hätte nur dann einen Sinn, wenn sie nicht das Selbstverständliche, das der Norm entsprechende hervorhebt, sondern die Abweichung, das Besondere. Es gäbe zahllose Möglichkeiten, sowohl im Blick aufs Werk, wie auch auf seine Interpretation, was freilich zuletzt das Gleiche ist. Es ist fast gleichgültig, wo ich einsteige in ein Werk, wo ich die Kruste aufbreche, um das Werk zum Reden zu zwingen. Wir fragten etwa im Scherzo nach dem Material und entdeckten etwas wie eine viel ältere Schicht. Das wäre eine Frage zur Faktur des Werkes selbst. Oder wir fragen, wie ereignet sich das Einzelne im Zusammenhang des Ganzen? Dieses Wie bestimmt ja den Ausdruck. Wie, in welchem Tempo und Klang erscheint eine Stelle diesmal? Das wäre eine Frage zur Interpretation. In solchen unzähligen verschiedenen Ansätzen wäre ästhetische Erkenntnis von dem zu gewinnen, auf das es doch eigentlich ankommt. Die großen Philosophen bis hinein in unsere Tage haben das die ästhetische Wahrheit genannt. Nicht genug wundern kann man sich etwa bei Beethoven über den bei ihm artikulierten musikalischen Zeitverlauf. Nicht nur in dramatischen Werken, nicht nur in der zyklischen Folge von Sätzen geht Beethovens ästhetische Uhr unglaublich genau, sondern auch in rein betrachtend dahinfließenden Sätzen, wie hier dem zweiten Satz oder auch dem Finale der Pastorale. Dieser Satz, das Finale, fungiert, was man zeigen kann, im Ganzen in dieser Symphonie als eine musikalische Endgestalt. Man braucht sich ja nur zu vergegenwärtigen, wie unmöglich es wäre, die Symphonie mit diesem Finale zu beginnen. Aber in dieser Endgestalt gibt es nun wiederum den ganz verschieden musikalisch artikulierten Anfang, die Mitte und das Ende. Und eben dieses, weil es das Ende des einzelnen Satzes und Ende des Ganzen ist, wird besonders eindringlich artikuliert. Wir vergegenwärtigen uns in der Aufnahme mit dem Chicago Sinfonieorchester unter Georg Scholti zunächst noch einmal den Beginn des Finales. Später verändert sich zur Mitte des Satzes hin das Thema in einer Variante mit stärkerer Strömung und mit Fragmenten der Melodie als Kontrapunkt dazu. Mittelcharaktere, wie zum Beispiel auch Durchführungen, zeigen ja oft eine erhöhte Bewegungsintensität. Die erste Ankündigung, dass dann der Bogen des Satzes sich dem Ende zuneigt, ein wirkliches Vorsignal dieses Endes, ist dann jene unisono instrumentierte Stelle, die eine Verkürzung des Themas darstellt. Es strebt nun viel schneller wieder zurück zu seiner Tonika. Aber das ist nur die zeitliche Artikulation, die aufs Ende des einzelnen Satzes, also dieses Satzes, hinweist. Es muss außerdem nun aber das Ende des Ganzen musikalisch deutlich gemacht werden. Und so hat die nächste Variante des Themas nahezu die Wirkung einer endgültigen Bilanz. Thank you. Ausdruck des Pianissimo, des Sotto Voce, mit dem die eben gehörte Coda anhub und die dann folgende Steigerung ist von unvergleichlicher Intensität. Es klingt, als fasse die Stelle alles, was in dieser Sinfonie durchlebt wurde, in ein paar Takten zusammen. Und wieder stehen wir vor einem Rätsel, wenn wir fragen, wie geschieht denn das? Satztechnik, Melodik, Harmonik allein geben darüber keine Auskunft. Aber so viel ist sicher, hier lebt noch einmal das Ganze als Erinnerung im Einzelnen. Die Intensität in dieser einen melodischen Phrase ist die Kraft der ganzen Symphonie, gleichsam auf einen Punkt, auf den Endpunkt konzentriert. Von den abgehörten Aufnahmen unter den Dirigenten Zell, Karajan, Keilbert, Furtwängler, Barschei, Dorati und Scholti scheint mir der letzteren Aufnahme besondere Qualität zu eignen, so viel positiv im Einzelnen auch von den anderen zu sagen ist. Ich erinnere an Furtwänglers Großzügigkeit und romantische Intensität, Keilberts kammermusikalische Unbestechlichkeit, Doratis Kraft. Aber Scholti erleuchtet den ganzen Kreis dieser Symphonie, wobei den anderen vielleicht nur einzelne Sektoren hell werden. Im ersten Satz fällt besonders Scholtis rhythmische Energie auf, die ihre Kraft ohne alle Gewalttätigkeit ja wie schwerelos entfaltet. Das intensive Legato im zweiten Satz bleibt nicht auf die führende Melodie beschränkt. Melodik wird zum Prinzip auch der begleitenden Stimmen. Im Scherzo kommt die Instrumentation farbenfroh heraus. Die dann folgende Gewitterszene wird an manchen Stellen zum Dialog zwischen aufrührerischer Bewegung und weit hallenden Rufen. Der Hirtengesang endlich kommt wie von fern auf uns zu, ist Anbruch des Neuen, das sich bis zur höchsten Stufe der Intensität entfaltet und wie eine Vorahnung des Freudenhymnus der 9. Symphonie wirkt. Auch hier werden verschiedentlich die Bläser wie dialogisierend behandelt. Das Zwiegespräch zwischen Mensch und Natur, das die Grundidee des ganzen Werkes ist, erscheint bei Scholti immer wieder in konkretem Klang. Hören Sie nun Beethovens Pastorale im Ganzen. Die Sätze sind überschrieben, Erwachen heiterer Gefühle bei der Ankunft auf dem Lande, Szene am Bach, lustiges Zusammensein der Landleute, Gewittersturm, Hirtengesang, frohe, dankbare Gefühle nach dem Sturm. Es spielt das Chicago Symphony Orchestra, es dirigiert Georg Scholti.